Es ist 19 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar und unsere Sendung aus der Zone für die Zone. Präsident Johnson hat auf einer Pressekonferenz erklärt, im Vietnam-Konflikt müssten möglicherweise in naher Zukunft neue und schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. Der Präsident sagte, Infiltration und Aggression aus Nordvietnam hätten die Gefahr für Südvietnam erhöht und könnten ein stärkeres Engagement der amerikanischen Truppen erforderlich machen. Die Luftangriffe gegen ausgewählte Ziele in Nordvietnam werden nach den Worten Johnsons fortgesetzt. Der Präsident erinnerte daran, dass der Oberbefehlshaber der amerikanischen Soldaten in Südvietnam die Vollmacht hat, seine Truppen für den direkten Kampf gegen die Vietcong-Rebellen einzusetzen. Johnson fügte hinzu, die militärischen Anstrengungen sollten jedoch nur das Vorspiel zu dem größeren Ziel einer friedlichen Regelung sein. Im weiteren Verlauf seiner Pressekonferenz teilte der Präsident mit, dass die Sowjetunion der Wiederaufnahme der Genfer Abrüstungsverhandlungen noch in diesem Monat zugestimmt hat. Johnson sagte, diese Reaktion sei ermutigend, denn die Sicherung des Friedens stelle den wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung der Menschheit dar. Der britische parlamentarische Staatssekretär Davis hat Nordvietnam nach fünftägigem Aufenthalt wieder verlassen. Bei einer Zwischenlandung in der laotischen Hauptstadt Vientiane bezeichnete er seinen Besuch in Hanoi als nützlich, weigerte sich jedoch Einzelheiten mitzuteilen, bevor er Wilson Bericht erstattet hat. Rotina hat Nordvietnam weitere militärische und technische Hilfe zugesichert. Ein entsprechendes Abkommen wurde nach einer Meldung von Radio Peking heute in der chinesischen Hauptstadt unterzeichnet. Zuvor hatte die sowjetische Regierung zusätzliche militärische und wirtschaftliche Unterstützung für Hanoi angekündigt. Die Mitteilung ist in dem gestern veröffentlichten Kommuniqué über den Besuch des stellvertretenden nordvietnamesischen Ministerpräsidenten Le Tan Nghi enthalten. In der sowjetischen Hauptstadt hält sich seit gestern der amerikanische Sonderbotschafter Harriman zu einem offiziell als privat bezeichneten Besuch auf. Bei seiner Ankunft hatte der Diplomat erklärt, er habe keine offizielle Botschaft Präsident Johnsons zum Vietnam-Problem zu überbringen, sei jedoch zu entsprechenden Gesprächen bereit, falls die sowjetischen Führer dies wünschten. In Helsinki hat die rot-chinesische Delegation heute einen Vorschlag abgelehnt, der die Bildung einer Vietnam-Friedensmission des Weltfriedenskongresses vorsah. Amerikanische Kampfflugzeuge haben ihre Angriffe gegen nordvietnamesische Waffenlager und andere militärische Einrichtungen nordwestlich und südlich von Hanoi fortgesetzt. Alle Maschinen kehrten zu ihren Stützpunkten zurück. In Südvietnam erlitten die kommunistischen Vietcong-Rebellen nach Angaben eines amerikanischen Militärsprechers schwere Verluste bei einer Serie von Tiefflug- und Bombenangriffen auf Stellungen im Mekong-Delta südwestlich von Saigon.